WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute sind wir auch wieder im Fernsehen. Gestern waren wir das nicht und ich bitte, das zu entschuldigen. Ich habe das vorgestern vergessen anzukündigen. Aber nun sind wir wieder alle hier zusammen, 1 Live und WDR Fernsehen. Und wir haben heute Nacht auch ein Thema. Und das Thema heißt, ich kenne kein Tabu und möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja im sexuellen, im politischen, im religiösen und auch so im alltäglichen Umgang mit Menschen ziemlich tabulos sind. Also zum Beispiel, geht ihr einer bestimmten Sexualität nach, die ja für viele Menschen sehr befremdlich sind oder vielleicht sogar abstoßend sind? Oder seid ihr politisch so orientiert, dass auch viele andere Menschen sagen, nee, das geht nun überhaupt nicht und das widerstrebt uns, es so zu sehen. Andererseits möchte ich auch sehr gerne mit Leuten sprechen, die ganz feste Tabus haben, die sagen, das und das mache ich nicht. Ich hatte vorgestern das Beispiel ja schon genannt, im Moment sehr aktuell, ein gläubiger Moslem sagt, für mich ist ein Tabu, den Propheten zu zeichnen. Es gibt viele Tabus im christlichen Glauben, es gibt viele Tabus auch überhaupt grundsätzlich in der Moral, in der Ethik. Also welches Tabu ist für euch ganz fest, absolut gesetzt, was ihr niemals übertreten würdet wollen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will tabulos leben. Ich will genau alles das ausleben, was in mir drin ist, mich interessiert. Die gesellschaftliche Einstellung, die moralische Einstellung interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir jetzt gleich zu hören bekommen werden. Ihr könnt gerne anrufen unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt geht's los mit der ersten Anruferin und das ist die Sandra und Sandra ist 35. Guten Morgen, Sandra. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Bist du tabulos? Relativ ja, tabulos? Ja, würde ich schon so sagen. Also mir gegenüber auf jeden Fall. Ja. Das hängt bei mir damit zusammen, dass ich einfach kein gesundes Sexualverhalten gelernt habe, sage ich jetzt mal. Das fing an mit Missbrauch im Kindesalter. Mhm. Und wie alt warst du, als das anfing? 9. Nein. Und wie lange hielt das an? Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ob das jetzt ein Jahr war oder 1,5 Jahre. Also ich habe da schon ziemlich viel davon auch verdrängt. Ja. Aber da hat es angefangen. Wer hat dir das angetan damals? Das waren Nachbarn und Freunde von meinen Eltern. Nachbarn und Freunde von den Eltern? Ja. Also zwei verschiedene Leute? Nein, nein, nein. Gleichzeitig. Also ein befreundeter Nachbar. Das heißt, dieser Nachbar hat das kleine Mädchen Sandra mit 9 Jahren vergewaltigt? Mhm. Mhm. So, das ist natürlich ein ganz elementares und erschütterndes Ereignis in der Biografie eines Menschen. Ja, das stimmt. Und du sagst, dieses Ereignis, dieses Verbrechen, was man dir angetan hat, hat dein Sexualverhalten gänzlich verändert. Ja, gestört einfach. Gestört. Ja. Und bist du dann? Ja. Also, ich habe da nie normal gelernt, mit umzugehen. Ich habe da nie irgendwie gelernt, was Schönes dabei zu empfinden. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt auch gedacht: Naja, ein Stück weit hast du ja dann auch Macht über jemanden, wenn du gewisse Tabus brichst, wenn du das machst, was er halt möchte. Ah. Und. Ja, also das hängt damit zusammen, dass ich einfach so extrem liebes- und harmoniebedürftig bin und mich eigentlich schon immer nach einer Partnerschaft gesehnt habe, aber dann einfach auch von Partner zu Partner gesprungen bin, weil die mir das natürlich nicht geben konnten, was ich da gesucht habe. Welche Tabus hast du denn Partnern gegenüber gebrochen, um letztendlich auch Macht über sie zu haben? Das fängt an beim ganz normalen Sex. Das geht über Oralverkehr, Analverkehr. Das geht auch in die leichte SM-Schiene. Also jetzt nicht richtig heftig, aber schon so in die Richtung. Bist du dann der aktive Part? Nee, ich bin eher die Devote. Mhm, mhm. Was ist denn bisher so das Krasseste, das Abnormste, was du schon gemacht hast mit einem Mann? Ja, also ich weiß gar nicht, was ich da jetzt benennen sollte. Also das Schlimmste war vielleicht, oder das Erniedrigendste war für mich, als mir jemand mal ins Gesicht ejakuliert hat. Mhm. Und er saß so auf mir drauf, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Mhm. Also das war eigentlich so wirklich das Erniedrigendste. Ja. Weil in dem Moment, da, wie gesagt, da konnte ich mich ja dann auch nicht wehren, mhm, oder bewegen. Und das war das Schlimmste, würde ich sagen. Auch wenn das jetzt vielleicht für andere normal ist, aber für mich war das schlimm. Dieser Mann, der das gemacht hat, wer war das? War das ein Bekannter? Das war eine Internetbekanntschaft. Eine Internetbekanntschaft. Mhm. Hm. Das heißt, du gehst in die Tabuzonen rein, brichst sogar Tabus für dich, mhm, aufgrund der Vergangenheit, obwohl du gar keine Lust in dem Sinne daran empfindest. Genau. Ich kenne ja auch mein Problem, aber ich kann da auch nicht aus meiner Haut. Hast du überhaupt? Also ja. Bitte? Sag erstmal fertig. Ich habe auch eine Traumatherapie schon versucht und auch so, ich war auch schon bei 2-3 Psychologen, aber mhm, also ich sage dir ehrlich, geholfen hat mir das nicht. Mhm. Und im Prinzip, also ich denke, ich bin da echt austherapiert. Ich habe da jetzt einfach nur noch meine Medikamente, die ich nehme, mhm, und weil ich eben auch schwer depressiv bin. Ja. Und die nehme ich halt, um zu funktionieren. Begibst du dich denn weiter in sexuelle Erlebnisse und Konstellationen? Ja, ich habe ja auch einen Partner. Ja. Aber das ist eigentlich in Anführungszeichen normal, also das, was andere auch so machen. Mhm. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Also mir war es eigentlich wirklich ganz recht, wenn ich einfach nur jemanden neben mir liegen habe, mhm, der mich nicht anfasst und gar nichts. Also und das funktioniert halt nicht. Deine Sehnsucht wäre eigentlich, dass du die Sexualität zur Tabuzone erklärst und auch so entsprechend lebst. Dass du gar nicht mit Sexualität in Berührung mehr kommst. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass du bei all diesen Erlebnissen und vielleicht sogar auch bei deinem Freund nie mal etwas Schönes bei Sexualität erlebt hast. Mm-mm. Hast du schon mal einen Orgasmus gehabt? Nein. Nein. Das heißt, du weißt gar nicht, was das ist. Mm-mm. Also ich weiß schon, was es in der Theorie bedeutet. Mhm. Aber erlebt habe ich das noch nicht, nein. Ja, das heißt, du befriedigst dich auch nicht selbst? Nein, das wird mir nie einfallen. Ja. Also ich sag ja, ich bin da irgendwie frigide, glaube ich, heißt das. Mhm. Habe ich da gerade rausgehört, dass du es eigentlich aufgegeben hast, irgendwie noch etwas so therapeutisch zu verändern an dir? Ja, weil das hilft einfach nichts. Also mhm, ich möchte auch gar nicht so extrem in die Vergangenheit rein, weil, also eben auch mit dieser Traumatherapie, ich habe das wirklich versucht, aber das ist einfach, mhm, das ist zu schmerzhaft und da kommen alte Bilder hoch, mhm, und dann kriege ich wieder einen Schub übelster Depression. Aha. Und das war dann, das ging das letzte Mal so weit, dass ich auch einen Suizidversuch gestartet habe. Das heißt, manchmal ist Verdrängen ja gar nicht so schlecht. Nein, ich merke einfach, dass das mir nichts bringt, das aufzuarbeiten, mhm, und zu verarbeiten, wie auch immer. Und deswegen habe ich auch ein Stück weit aufgegeben. Das hört sich jetzt pessimistischer an, als ich das eigentlich meine. Aber im Prinzip, ich weiß schon, was ich will. Mhm. Aber ich will halt auch nicht alleine leben. Mhm. Und es gibt keinen Mann, der sich auf sowas einlassen würde, verständlicherweise. Das heißt, dein Partner, mit dem du Sexualität hast, dem machst du das zuliebe? Ja, so kannst du das sagen. Weiß der das, dass du ihm das nur so zuliebe machst, ihm zuliebe machst? Ich glaube nicht, nein. Das weiß ja auch niemand. Ach, das weißt du? Auch dein Partner weiß nichts von deiner Vergangenheit? Nein. Warum nicht? Weil ich da einfach... Das nutzt ja nichts, wenn ich darüber mit ihm rede. Das ist ja auch kein Psychologe. Nee, aber der kann ja nichts dran ändern. Nee, das kann er nicht. Aber wäre es nicht erleichternd, würde es dir nicht gut tun und du müsstest dann auch nicht so viel spielen. Und er könnte dich, der dein Partner ist, auch besser verstehen. Aber dann wäre er weg. Meinst du das? Ja, natürlich. Würdest du mit einer Frau zusammenleben, die von dir nicht angefasst werden will? Das macht kein Mann auf Dauer mit und das ist ja auch verständlich. Wie gesagt, Sexualität gehört ja in jede Partnerschaft. Das heißt, du steckst in einem richtigen Dilemma. Mhm, so kann man sagen. Ja. Und kannst dich mit keinem darüber austauschen? Nein, also hier in meinem Freundes- und Bekanntenkreis möchte ich das auch nicht. Ich habe da meine Fassade aufgebaut. Mhm. Und das ist mir alles zu, ja, die sehen mich alle nur als starke Persönlichkeit, die ihr Leben fest im Griff hat, die einen tollen Job hat. Ja, du hast eine Maske, eine tolle Maske nach außen. Genau, und die möchte ich auch nicht verlieren. Also wenn das jetzt jemand hört, dem es vielleicht ähnlich geht und er sich meldet, da würde ich mich schon drüber freuen, weil das vielleicht einfach anders ist, mit jemandem zu sprechen, der das auch erlebt hat. Den man nicht persönlich kennt. Ja, das kann ich dir gerne anbieten, Sandra, wenn wir sonst nicht viel für dich tun können. Aber das kann ich dir anbieten, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Da würden wir natürlich sehr gerne den Kontakt herstellen. Gestatte mir noch eine Frage, weil mich das so erschreckt oder auch befremdet, die Vorstellung, wenn du mit deinem Freund schläfst und Sexualität hast, spielst du ihm dann einen Orgasmus vor? Natürlich. Was denkst du während dieser Sexualität? Hoffentlich ist bald vorbei, denke ich dann. Ich habe das aber, wie soll ich sagen, ich habe das perfektioniert, dieses Vorspielen. Also wirklich komplett, das ist nicht nur ein Rumgestöhne und was weiß ich was. Ich weiß, dass ich dann der Beckenboden wohl bewegen soll dabei und also wie gesagt, ich habe das perfektioniert. Sodass selbst ein erfahrener Mann das gar nicht kapiert, dass es gespielt Nein. ist? Nein, das merkt er nicht. Liebe Sandra, wie mutig von dir, dich jetzt hier so in der Öffentlichkeit zu äußern, wo du so verschwiegen lebst, wie du es gerade gesagt hast. Ja, das. Also eigentlich mache ich das hauptsächlich aus dem Grund, in der Hoffnung, dass sich vielleicht jemand findet. Mhm. Gut. Der sich da mit mir austauschen würde. Also das Angebot steht. Bitte mailen, nicht anrufen, dann sind unsere Leitungen blockiert. Bitte mailen an domian@wdr.de, Stichwort Sandra, und dann reichen wir das gerne weiter an dich. Okay? Ja, das wäre sehr nett. Das machen wir. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Sandra, und vielleicht lernst du über uns jemanden sehr netten, einen netten Menschen, eine Gesprächspartnerin vielleicht kennen, mit der du dich gut austauschen kannst. Ja, da würde ich mich drüber freuen. Das wäre super, ja. Von Herzen alles Gute. Dankeschön, für dich auch. Tschüss, dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich kenne keine Tabus oder ich kenne kein Tabu und möchte gerne mit Leuten sprechen, die das wirklich sagen, dass sie ziemlich tabulos sind im Umgang mit Menschen. Vielleicht seid ihr sehr egoistisch oder narzisstisch und sagt, ich haue immer alles raus, was ich so will. Das ist mir völlig wurscht, wie die anderen das empfinden. Hauptsache, ich mache meinen Weg. Im Sexuellen kann man sehr tabulos sein und Dinge tun, die weit über das Normale hinausgehen. Und andererseits möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die ganz feste Tabus haben und sagen, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe ist auch ein Tabu, die das aufgrund ihres Glaubens vielleicht oder der Tradition sagen, das ist mein Weg und da lasse ich auch nicht dran rütteln. Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist die Andrea. Andrea ist 56. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Es ist mir eine Ehre und ein großes Vergnügen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich gebe das gerne zurück. Andrea, zum Thema Tabus. Bist du tabulos oder bist du eine sehr tabuklare Frau? Also sehr tabuklar würde ich nicht sagen. Aber es ist schon ein Tabu für mich, wenn ich nicht respektiere, was anderen heilig ist. Das muss keine Religion sein. Das geht auch im Kleinen, was meinem Partner heilig ist. Das habe ich zu respektieren. Also alles, was anderen Menschen heilig ist, ist für dich tabu. Das respektierst du. Ja, also ich kann es kritisieren, selbstverständlich. Mhm. Aber ich muss wissen, wie. So, da sind wir natürlich gerade richtig in der aktuellen Diskussion. Möchte ich dich gleich ansprechen darauf. Findest du es okay, in einer Satirezeitschrift den Propheten zu zeichnen und sich auch lustig über ihn zu machen? Für mich ein absolutes Tabu. Ach, und du bist... Man kann ja karikieren oder weiteres. Man muss aber nicht unbedingt auch das wählen, von dem man weiß, dass es anderen heilig ist. Man kann auch anders. Du bist keine Muslima? Nein. Dass es den muslimisch Gläubigen heilig ist, dass man den Propheten nicht malen darf oder zeichnen darf. Und dann sagst du, dann hat man sich auch als Künstler, als Satiriker daran zu halten. Ja, es ist für mich einfach untrennbar verbunden mit der Achtung vor der Würde des Menschen. Wenn ich die Würde eines Menschen respektiere, dann muss ich doch auch respektieren, was ihm heilig ist. Außerdem ist es ja auch nicht klug. Wenn ich weiß, dass ein Tiger gefährlich ist, reize ich ihn nicht noch. Klar, ich würde jetzt auch drüber stehen. Du würdest drüber stehen. Aber die Welt ist nicht voller Menschen, die so sind, wie wir es gerne hätten. Nur fragt man sich da, wo da die Grenze ist und wie weit man sich einengen lassen dürfte. Ich lasse mich ja nicht von außen einengen. Das ist mein Tabu. Wir hatten das Beispiel, ich habe es in der Post Box vorgelesen am Montag. Es gab das Beispiel von Aldi. Aldi hat auf einer Seife eine Moschee gezeichnet, um damit zu signalisieren, dass das orientalische Düfte sind. Daraufhin gab es auch gleich wieder Kritik von strengen gläubigen Menschen und Aldi hat diese Seife zurückgezogen. Soll es so weit gehen? Ich gehe jetzt nicht mit unserem Wirtschaftssystem konform. Aber so wie das nun mal läuft, ist es einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Man macht als Unternehmer nichts, womit man einen großen Teil seiner Kunden verkrault. Das hat jetzt nichts mit Wertigkeit oder so zu tun. Ich nehme an, das ist eine rechnerische Sache. Okay, ich frage dich jetzt mal, du bist nicht Aldi und du wirst damit kein Geld verdienen. So ganz rein theoretisch, findest du, dass das richtig ist, dass man das zurückzieht? Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie, aus wirtschaftlicher Sicht ist es einfach logisch. Naja, aber die Argumentation ist von den Kritikern, wir fühlen uns in unserem Glauben beleidigt, wenn auf einer Seife eine Moschee abgebildet ist. Wenn ich jetzt keine wirtschaftlichen Interessen hätte. Nee, ich kann nicht alles zurückbilden. Du siehst, wie schwierig die Diskussion ist. Sind die Grenzen? Jetzt haben wir viel über den Islam gesprochen, weil es so aktuell ist. Das kann man ja auf das Christentum genauso beziehen. Ja. Es gab ja schon viele böse, satirische Zeichnungen über Jesus, über den Papst und so weiter. Ich bin ja ein starker Anhänger von Jesus. Ja. Nicht unbedingt von der Religion des Christentums. Muss man ja auch nicht. Aber was der so erzählt hat, war schon in Ordnung. War schon ziemlich gut, finde ich auch, ja. Also, ich bin totaler Fan von Jesus. Aber da stehe ich drüber, genau wie du. Also, da würdest du auch sagen, können die ihre Witze machen, ist mir schon egal. Wäre ihm auch wurscht. Ja, das ist ein gutes Argument, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass diese Propheten oder Heiligen, oder die weisen Männer, nennen wir sie so, die würden milde lächeln darüber. Ja, selbstverständlich. Ja, das glaube ich auch. Was ich auch noch unheimlich wichtig finde, ist, mir liegt dann automatisch Gandhi ist mir dann, steht mir dann vor meinem inneren Auge. Oder Nelson Mandela. Diese großen Männer, Martin Luther King, die haben so viel erreicht, aber nicht indem sie respektlos gegenüber ihren Gegnern aufgetreten sind, sondern indem sie respektvoll für ihre Ziele eingestanden sind. Ja, und auch indem sie sich nicht billig haben provozieren lassen. Ja. Das kann auch, kommt auch hinzu. Ja, das ist wirkliche Größe. Also finde ich unheimlich nachahmenswert. Also das sind Idole nicht schlecht. Ja. Also das, ich versuche mein Fall. Möglichstes. Du hast gerade im Einleiten zu mir gesagt, also man, das muss nicht unbedingt religiös sein, was man auch bei einem Menschen zu achten hat und was dann tabu ist. Hättest du da vielleicht noch ein Beispiel für mich? Nehmen wir nur mal eine Mutter, die ein krankes Kind hat. Und es muss ja noch nicht mal krank sein. Aber dann gehe ich doch nicht hin und beleidige dieses Kind, um der Mutter eine auszuwischen. Das sind einfach Dinge, die gehen für mich einfach. Es ist dieses Jetzt-erst-recht-Ding, das ist ein bisschen für mich trotzköpfiges, also unreifes Verhalten. Letztendlich plädierst du für einen absoluten Respekt dem anderen gegenüber. Ja. So kann man es auf einen Nenner, glaube ich. Ja, unbedingt. Respekt vor dem Leben, Respekt vor dem, da gehört auch der Tod dazu, ganz klar. Mhm. Respekt vor der Natur, Respekt vor dem Menschen in dem Gegenüber. Wir halten aber mal fest, dass das mit der Satire und so ein schwieriger Fall ist und wir wissen nicht unbedingt so genau, wo die Grenzen da liegen. Und unbedingt, aber wenn ich weiß, dass es für ein Tabu ist, diesen Menschen abzubilden, dann muss, also mit Hirn könnte man sich auch was anderes einfallen lassen. Ich hatte vor ein paar Wochen hier einen sehr, sehr sympathischen jungen Moslem, ein ganz junger Mann, streng gläubiger Moslem, der sagte das auch zu mir, dass er sich beleidigt fühlt durch diese Karikaturen. Aber er hat gesagt, es ist die freie Kunst und so etwas muss auch erlaubt sein. Unbedingt. Ich bin auch gegen Verbote. Also weit will ich nicht. Es ist einfach eine Sache des Menschen persönlich. Ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen sich selbst mehr respektieren würden. Aber mit Verboten mache ich nichts besser. Gute Worte, liebe Andrea. Dann danke ich dir sehr herzlich für deine Meinungsäußerung. Und schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Und ein Autogramm, bitte schön. Ja, da rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja. Alles Gute und gute Nacht gleich. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, 1.23 Uhr, unser Thema, ich kenne kein Tabu. Wer von euch sagt das auch, dass er kein Tabu kennt? Vielleicht seid ihr im Politischen sehr tabulos, dass ihr vielleicht ein großes Tabu in unserer Gesellschaft ist, einer extremen Partei zugehörig zu sein. Das kann etwas extrem Rechtes sein, es kann aber auch was extrem Linkes sein. Tabu ist auch eine eher distanzierte Meinung zu zum Beispiel ausländischen Mitbürgern zu haben und die sehr plakativ rauszupusten. Das ist Tabu. Naja, und im Sexuellen, das haben wir ja gerade schon besprochen, gibt es ja zahlreiche Dinge, wo uns stinknormales die Ohren schlackern, wenn man da so hört, was die Leute so machen. Und ich bin sicher, dass der eine oder andere jetzt zuschaut oder zuhört, der sehr in den Tabuzonen der Sexualität agiert. Was macht ihr? Was macht ihr, was ihr vielleicht sonst zu anderen gar nicht erzählt? Und was andere Menschen vielleicht auch ablehnen? Ja, und die Menschen, die stark im Tabu verankert sind, so wie Andrea gerade, vielleicht gibt es bei euch auch etwas, von dem ihr sagt, nee, das ist unantastbar, da wird nicht dran gerüttelt. 0800 220 50 50. Jetzt geht es weiter mit Sabine. Und Sabine ist 36. Guten Morgen, Sabine. Morgen, Jürgen. Sabine. Hi. Übrigens, fällt mir gerade ein, ein Tabu ist natürlich, ich sag gerade nur was zu den Zuschauern und Zuhörern. Mir fällt gerade ein Tabu ist natürlich auch sehr unbedacht oder sehr flapsig mit Essen umzugehen und vielleicht Essen zu verschwenden. Auch ein Tabubruch. Liebe Sabine, um was genau geht's bei dir? Also, ich bin die Sklavin eines Herrn. Du bist Sklavin eines Herrn? Ja. Da sind wir in der sexuellen Tabuzone. Genau. War ja, oder ging ja um Tabus. Ja. Und, beschreibst du das mal ein bisschen näher, was das bedeutet? Du bist Sklavin eines Herrn? Er hat über mich zu bestimmen. Alles? Ja. Immer? Ja. Wie oft siehst du ihn? Jeden Tag. Eigentlich. Lebst du bei ihm? Ich habe meine eigene Wohnung. Ja. Entschuldigung. Ich habe meine eigene Wohnung und wir leben, wie gesagt, nicht zusammen. Mhm. Und dieses blöde Arschloch, Entschuldigung, hat sich im September verlobt mit einer Pastorin. Mhm. Und es kotzt mich sowas von an. Aber er ist nach wie vor dein Herr. Ja. Und durch diese Verlobung darfst du ihn nicht mehr so oft sehen. Jein. Die wohnt im Osten. Du sprichst das habe ich erst Weihnachten erfahren. Ja, also die wohnt aus weit weg von deinem Herrn. Ja. Er wohnt hier. Aber welche Konsequenzen hat das für dich, dass er jetzt verlobt ist? Konsequenzen, tut mir weh. Also, die Zeit ist gar nicht so sehr eingeschränkt. Bitte? Die Zeit ist gar nicht so sehr eingeschränkt, die ihr miteinander verbringt. Nee. Wie lange bist du in diesem Verhältnis? 2 Jahre. Ja. Ich habe für ihn meinen Mann verlassen. Mhm. Nach 16 Jahren. Nach 16 Jahren hast du den Mann verlassen. Beschreib mir dieses Verhältnis doch noch ein bisschen genauer. Was genau macht er mit dir? Ich kann es dir nicht erklären. Dieser Mensch, der ist alles für mich. Okay, das sagt natürlich jeder, der verliebt ist. Das ist ja noch nichts Besonderes. Aber du bist eine Sklavin. Was macht denn die Sklavin aus? Was macht das aus, dass du Sklavin bist? Ich tue alles für ihn. Was sagt er denn zu dir, was du alles tun sollst? Er hat von mir sämtliche Daten, ja. Daten heißt was? Ja, Kontodaten und so weiter. Achso, er hat Zugriff auf dein Konto. Ja, klar. Nimmt er sich da auch schon mal Geld? Nein. Nein? Nein. Du musst ihm wirklich zugestehen, tut er nicht. Ja. Wenn du ihn besuchst, lass uns das mal so an so einem Beispiel vielleicht erläutern. Ich besuche ihn nicht, weil er wohnt bei Mami. Ach so. Ja, mit über 40. Er wohnt bei Mami mit über 40. Ja. Wo seht ihr euch dann? Kommt er zu dir? Ja. Was passiert dann, wenn der Herr zur Sklavin Sabine kommt? Ja, Sklavin kniet. Bitte? Sklavin kniet. Macht und tut. Wie musst du zum ich Beispiel... Ich koche ihm... Ja? Ja, das Normale halt. Na, wir alle wissen gar nicht, was so normal ist in so einem Sklavenverhältnis. Wie musst du angezogen sein, wenn er kommt? Ja, maximal Strapse und High Heels. Mhm. Aber das musst du auch immer anhaben, wenn er kommt, sowas. Ja. Und dann kochst du ihm erstmal leckeres Essen. Ja. Und wie redet er mit dir? Gibt er dir immer Befehle? Oder ja, redet er, genau. Er gibt dir immer Befehle. Er redet nicht, ihr plaudert nicht einfach mal so ein bisschen über irgendwas. Ja. Was für Befehle gibt er dir dann? Wie ich mich zu verhalten habe, wie ich zu sitzen habe, wie ich zu stehen habe. Dieses, hey, ich würde mal gerne in den Arm genommen werden, gibt's nicht. Gibt's nicht. Das würdest du gerne, aber das macht er nicht. Bitte? Ich sag, das würdest du gerne, aber das macht er nicht. Ja. Wenn du dein Essen gekocht hast und du servierst das Essen, darfst du mit ihm am Tisch sitzen und gemeinsam mit ihm essen? Er isst und... Bitte? Er isst und ich knie daneben. Und du kniest daneben, auf dem Boden? Ja. Und isst du vom Boden das, was dir zusteht? Nein. Du isst dann gar nichts? Weil ich bin ihm ja zu fett. Du bist ihm zu fett? Ja, ich wiege 45 Kilo. Na, das ist gerade. Ja, das ist ja nicht fett. Für ihn schon. Lass uns mal über die Sexualität sprechen. Welche Art von Sexualität betreibt er mit dir? Jürgen, ich bin die Tage wach geworden. Da hat er mich einfach nachts gefickt. Entschuldigung. Im Schlaf? Ja. Fügt er dir auch Schmerzen zu? Peitscht er dich? Kettet er dich an? Ja, klar. Beschreib mal, was er da so genau macht. Er macht's einfach. Peitscht er dich so, dass du Striemen hast und blutig bist? Ja. Wie lange bleibt er dann immer bei dir? Er kommt abends und geht morgens. Sag mal, Sabine, mir ist das durchaus bekannt, weil ich das hier schon öfters gehört habe, dass es so solche Sklavenverhältnisse gibt oder sogar 24-Stunden-Sklaven. Aber ich will ja sagen, fast alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben mir das ganz fröhlich und beschwingt erzählt, wie das geht. Aber du klingst ganz traurig und fertig mit Nerven. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Fühlst du dich im Prinzip gar nicht wohl in dieser selbstgewählten Rolle? Ich liebe den Mann. Wirklich. Du liebst den, aber der tut Sachen mit dir, oder der tut dir Sachen an, die du schlimm findest? Weißt du, diese Scheißpastorin, die geht mir so auf den Sack. Du bist eifersüchtig auf diese Frau. Ja, natürlich bin ich eifersüchtig. Aber die ist ja nicht das Problem. Das Problem bist ja du. Das Problem ist, warum lässt du dich auf so eine komische Konstellation ein, wenn du das vielleicht doch nicht willst? Ich hab's wirklich erst Weihnachten erfahren. Ja, wir reden jetzt immer über die Pastorin. Ich rede über dich. Du warst vorher lange mit deinem Partner zusammen, hast du gerade erzählt. War das eine, was man so normal nennt, eine normale Beziehung? Ich habe 18 Jahre im Prinzip. Oder fast 18 Jahre. Mit einem Mann gelebt. War verheiratet. Wirklich super geil. Hat dir das denn gefallen, in dieser normalen Beziehung zu sein? Nein, um Gottes Willen. Ach so, nein. Warum hat dir das nicht gefallen? Sonst wäre ich nicht daraus. Ich fragte, warum ist das? Ja, dieses super tolle und weiß ich nicht. Gehst du einem Beruf noch nach? Bitte? Gehst du noch einem Beruf nach? Nein, im Moment nicht. Warum nicht? Moment psychisch nicht. Sabine. Bitte? Sabine, sagte ich. Nee, ich kann es im Moment wirklich psychisch nicht. Naja, ich mag das schon. Ich mag es schon. Ich glaube, dass es dir sehr... Ich habe früher wirklich... Ich hatte ein Haus, ich hatte Kinder. Du hattest Kinder? Hab Kinder. Du hast Kinder sogar? Drei. Du hast drei Kinder. Wie alt sind die? Von bis? 19, 16. 19 schon? Du bist 36. Ja. 19, 18, 16. Wo sind die Kinder jetzt? Die leben bei ihrem Vater. Ja. Sabine. Ja, und ich bin ein Arschloch. Genau. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, nein, ich wollte dir sagen, dass doch, ich... Doch, doch, doch. Ist okay. Dass ich den Eindruck habe, dass es dir seelisch einfach ziemlich mies geht. Den Eindruck habe ich. Das mag vielfältige und komplizierte Ursachen haben, die wir hier nicht klären können und wollen auf dem Sender. Ich möchte, dass wir dich jetzt nochmal anrufen in Ruhe. Dürfen wir das? Ich habe meine Kinder nicht umsonst verlassen. Glaub's mir. Ich hatte dich gerade was gefragt. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Mhm. Gut. Dann machen wir das und dann bedanke ich mich bei dir für das Vertrauen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Abgemacht? Ja. Gut. Liebe Sabine, alles Gute und wir melden uns gleich. Dir auch. Tschüss, ja. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Tschüss. Mit Sabine müssen wir uns jetzt, glaube ich, sehr eingehend beschäftigen. Das machen wir auch, das verspreche ich euch. Wir haben 1.37 Uhr und das ist... die Zeit für Helga. Und Helga ist 66. Guten Morgen, Helga. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Hallo, Helga. Schön, dass du da bist. Zum Thema Tabu. Ja. Bist du tabulos? Ich wollte davon erzählen, dass ich eigentlich so ein Tabu gebrochen habe. Mhm. Ja, welches? Es geht um Sexualität. Also ich bin als Kind, hat man mich benutzt. Ich habe das verdrängt. Ich weiß es nicht mehr richtig. Ich weiß vielleicht vom Bruder und noch andere, weiß ich nicht. Ja, Freunde im Dorf oder Jungs im Dorf. Aber das Tabu ist gewesen, dass ich dann also ich sag, was mich erregt hat, mich hat immer erregt, schon so lange, wie ich denken kann, auch als ich ganz jung war, wenn ich schlafende Menschen gesehen habe. Ach, das hat dich erregt? Ja. Schon als Jugendliche? Schon als Jugendliche. Ja, das hat dich sexuell erregt? Das hat mich sexuell erregt, ja. Und dann da in dieser Richtung hast du ein Tabu gebrochen? Ja. Schon als Jugendliche? Nein, naja, ich muss sagen, ich hatte meinen Mann kennengelernt, da war ich 15 Jahre alt. Mhm. Und mit dem habe ich dann gelebt, bis er gestorben ist. Und wenn wir Geschlechtsverkehr hatten, da habe ich überhaupt nicht gespürt. Mhm. Das war, das habe ich nur über mich ergehen lassen. Aber erregt hat mich ja, wenn jemand schlief. Mhm. Und so, wenn er eingeschlafen ist, dann habe ich die Erregung gespürt und dann habe ich seine Hand genommen und habe sie, also ja, dein Kollege, der hat das so gesagt, zwischen meine Beine gelegt. Mhm, mh. Und die Bewegungen, die kleinen Bewegungen, die haben dann dazu geführt, dass ich dann, ich habe mal gelesen, dass es einen Scheidenorgasmus gibt, ja. Im Gegenteil zu diesem anderen. Ja. Also, dass ich dann immer einen Scheidenorgasmus bekommen habe. Mhm. So, und also es ist vielleicht schon 20 Jahre her oder so, da war es dann mal wieder so, da war ich im Raum, ich habe Fernsehen geguckt und meine Tochter ist eingeschlafen auf dem Sofa. Mhm. Und wenn jemand schlief, schon der Atem, wenn der ging und die Bewegung, die erregten mich wieder so sehr, dass ich dann selber mich befriedigen musste, ich konnte es nicht widerstehen. Also das war dann auch, das war auch egal, ob da ein Mann oder eine Frau schlief. Ja, ja. Das ist sogar bei Kindern gewesen, ganz egal. Genau, so das war jetzt deine Tochter in dem Fall. In dem Fall. Ja. Aber da, wo ich damit Schluss gemacht habe, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht, du kannst nicht, das geht nicht. Also du kannst dich nicht befriedigen, wenn da deine Tochter schläft und so. Aber du hast und das dann, du hast die Selbstbefriedigung mit deiner eigenen Hand dann getan, nicht mit der Hand der Tochter. Nein, mit meiner eigenen. Wie alt war die Tochter da? Vielleicht war sie 13, 19, ich weiß nicht so. Jedenfalls ist aber dadurch, dass ich dann gesagt habe zu mir, das geht gar nicht, ist dann auch, ich kann jetzt schlafende Menschen sehen, ohne dass es mich erregt. Seit diesem Vorfall mit der Tochter? Na, wo ich mir das verboten habe. Ich habe gesagt, das geht nicht, kannst nicht machen. Das liegt jetzt schon lange zurück mit der Tochter. Ja, das liegt lange zurück. Und seitdem ist das fast abgeschaltet. Ja, es ist nochmal, wenn ich sehe, wenn jemand sich selber, also man sieht ja manchmal im Fernsehbilder, aber das ist dann auch schnell vorbei, wenn ich jetzt meinetwegen, es gibt mal manchmal Sachen, da merke ich noch so, aber wenn sich das wiederholt, das ist nochmal im Film oder irgendwo, dann ist das auch vorbei. Also ist nicht so wie beim Schlafen damals, das war ständig, ja schon immer, ich konnte in der Eisenbahn sitzen, ich konnte es war sogar, wenn ich darüber gelesen habe. Hat dich das gleich erregt? Das hat mich gleich erregt, ja. Du, wie lange ist dein Mann jetzt schon tot? Der ist 2007 gestorben. 2007. Heißt das, dass die ganze Ehe über du schöne Sexualität, inklusive Orgasmus, Scheidenorgasmus, wie du sagst, nur so erlebt hast, wenn er geschlafen hat? Und dann war es ja auch so, dass ich mich für Lust geschämt hatte. Also, ja. Ach so. Hat er das denn eigentlich mal mitbekommen? Ist er wach geworden mal, wenn du das mit seiner Hand gemacht hast? Nein. Und hast du ihm das jemals gestanden? Nein. Wer weiß denn überhaupt davon? Kein Mensch. Du erzählst mir, zum ersten Mal in deinem Leben erzählst du mir das jetzt? Mir jetzt hier? Ja. Ja, und vor allen Dingen habe ich noch nie jemand gehört, der das Gleiche Helga, erlebt hat. So. Muss ich ihr recht geben? Ich habe das auch noch nie gehört. Finde ich auch sehr kurios. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nur ungewöhnlich. Ich habe es noch nie gehört. Das Traurige an der Geschichte allerdings ist, dass du sonst so keine Lust empfunden hast bei Sexualität. Aber das ist nicht das Schlimme, aber das ist ja, ich würde gerne eine Sexualität erleben. Ich würde es gerne und ich lehne es nicht ab. Also wie soll ich sagen, ich habe früher, wie ich gesagt habe, ich hatte keine Lust, aber ich war auch ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, prüde. Oder so. Hast du denn eine Vorstellung, woher das kommt, dass das so eher seltsam bei dir gepolt ist? Na, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe einen Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich. Und der hat, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, der wollte mir immer zugucken, wenn ich austreten musste. Der wollte mich immer beobachten. Ja, das heißt, und einmal erinnere ich mich, er war ja 7 Jahre älter als ich. Und der hat dann schon Alkohol getrunken. Und ich erinnere mich einmal, dass er im Bett eingeschlafen ist, über dem Kopfende, so quer rüber. Ich weiß aber auch nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist oder so. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ja, und was ist dann? Ja, du hast ihn gesehen, aber dann ist weiß er nicht. Nee, ich bin aufgewacht und er hat geschlafen im Bett bei mir. Also ich bin als Kind, also ich weiß auch nicht so. Achso, du weißt nicht, was da passiert ist? Nee, ich weiß nur, dass ich immer gedacht habe, irgendetwas soll aufhören. Ich weiß aber, bestimmt habe ich immer gedacht, ich will nicht mehr beobachtet werden von ihnen und so. Aber ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was... Es könnte ja und auch ich sein. Weiß aber auch, dass ich das im Dorf, einmal lag mein Cousin, da habe ich bei meiner Tante geschlafen. Ja, also so nach und nach kommt immer dann so eine so wieder, wo ich mich so dran erinnere, dass der auf mir gelegen hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ich irgendwie. Also kann es durchaus sein, dass du auch Opfer von Missbrauch geworden bist. Ja, ich sag, ich bin benutzt worden als Kind und dann habe ich nachher dadurch, dass ich eben nur so erregt war, das war so stark, die Erregung dann, aber nur im Talbereich in der Scheide, das musste unbedingt der Druck weg. Also das war ein richtiger Druck. Jetzt bist du 66 Jahre alt, dein Mann ist schon seit einigen Jahren verstorben. Hast du denn jetzt in den letzten Jahren nochmal einen Partner gehabt? Nein, aber ich hatte sonst keinen Partner, aber ich bin jetzt so, wie ich sage, ich bin bereit. Du würdest gerne nochmal einen kennenlernen? Ja. Und würdest mit diesem Mann vielleicht auch gerne eine andere Sexualität, eine richtige, erfüllende Sexualität erleben, als das, was du früher gemacht hast? Wenn sowas möglich wäre schon, es war ja auch, mir fällt jetzt auch ein, wenn er schon geschlafen hatte und ich hatte so eine Erregung und aber es ist noch nicht dazu gekommen oder sowas und irgendwie vielleicht ist er doch wach gewesen und er hat mich gestreichelt, dann ist alles trocken geworden. Also so wie er angefangen hat, mich da so ein bisschen zu streicheln, dann war ich in dem Moment gar nichts. Genau, in dem Moment, wo du gemerkt hast, der ist wach und macht das aktiv, war für dich die Lust kaputt. Ja. Ja. Ich glaube, Helga, dass du durchaus auch eine Chance hast, wenn du dich jetzt auf eine neue Beziehung einlässt oder wenn es sich so ergibt, dass du jemanden kennenlernst, dass du auch eine andere Sexualität erleben kannst. Allerdings bin ich fast ganz sicher, dass du das nur in Begleitung von therapeutischer Hilfe schaffst. Ich glaube, du musst viel sprechen mit einem Therapeuten. Du sprichst jetzt zum ersten Mal nach 66 Jahren über solche Sachen. Wenn du mit einem guten Therapeuten zusammenkommst, ihr viel Zeit miteinander habt, kommt vielleicht noch mehr hoch, was du verarbeiten kannst und was dir klarer wird. Und vielleicht platzt dann ein Knoten auf in deinem Leben, auch in deiner Sexualität. Würdest du dich darauf einlassen wollen, auf so etwas, auf so eine Therapie? Ja. Da möchte ich gerne, dass mein Psychologe dir noch ein paar Ratschläge jetzt gibt, welche Art der Therapie für dich am besten wäre. Okay? Dann ruft der Jürgen dich gleich an und ihr könnt alles Weitere besprechen. Und ich möchte mich bei dir sehr bedanken für das Vertrauen, dass du das hier erzählt hast. Das ist ja etwas ganz, ganz Geheimes und Intimes in deinem Leben gewesen. Ja. Also ich glaube, ich bin da guter Dinge, wenn du das wirklich aktiv auch mit angehst, dass du das schaffst, dass du da rauskommst. Das wäre mein Wunsch. Ja, drücken wir mal die Daumen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Helga, und du wirst gleich wieder angerufen von meinem Psychologen. Alles Gute. Ja, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. Und es geht weiter mit Stella. Stella ist 33. Guten Morgen, Stella. Guten Morgen, Domian. Liebe Stella, zum Thema Tabus. Ja, ich hatte gedacht, vielleicht habe ich auch ein bisschen was dazu zu erzählen. Ja. Ich bin jetzt seit 2007 als Domina unterwegs und mache das sehr leidenschaftlich, macht mir sehr großen Spaß. Hauptberuflich. Ja. Habe da auch so meine Grenzen gesetzt. Die Vorgeschichte ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, der war was älter als ich und war da schon gute 25 Jahre total aktiv im Bereich BDSM. Und wir hatten eine sexuelle Beziehung und dann sagte er irgendwann, du bist ja neugierig. Ja, schon bin ich neugierig. Und dann hat er mich da ganz sanft und liebevoll eingeführt. War sehr interessant. Und für mich hatte ich das Gefühl, dass Dämme brechen. Das war genau das, was ich wollte. Das heißt, sind Dämme gebrochen und Tabus gebrochen? Ja, ich habe das, glaube ich, nie als Tabu empfunden. Ich war sexuell immer sehr offen, immer sehr neugierig und immer sehr verspielt. Und für mich war das eine absolute Bereicherung. Ich konnte in der Zeit gar nicht genug erfahren und je mehr ich ausprobiert habe, wurde mir bewusst, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Mhm. Und ich glaube, da ist auch das Thema Tabu anzusiedeln. Ich habe ja oft mit Menschen zu tun, die entweder gerade frisch reinkommen in dieses Thema oder auch schon Jahre dabei sind. Und also du letztendlich bedienst den Tabubruch. Du begehst viele Tabubrüche mit deinen Kunden. Wenn Menschen das als Tabu empfinden, genau, wenn das als, geschieht, ja. Wahrscheinlich, wenn du mir jetzt ein paar Beispiele erzählst, würde ich oder wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer das so empfinden. Erzähl doch mal, was du so an besonderen Dingen, die vielleicht für die meisten Menschen ungewöhnlich sind, mit deinen Kunden machst. Ja. ja, ich hatte ja deinem Team schon ein bisschen was erzählt, die bekamen ja auch so ein bisschen Ohrenschlag und das war ganz niedlich. Also wir können ja ganz tabulos reden, also das ist kein Problem. Ja. Hauptsächlich sind es, ich fessel sehr gerne. Du fesselst? Ich fessel gerne anale Spiele. Was heißt anale Spiele? Was genau tust du da? Das bedeutet, dass ich den Mann anal verwöhne. Vom Finger bis hin zum Arm über zigtausend Spielzeuge, was auch immer da. Moment, mir so, Finger bis hin zum Arm? Ja, das habe ich auch schon gehabt. Ich war auch schon so bis an den Ellenbogen ran. Ich war schon beide Hände drin, das war relativ eng. Klatschen war nicht mehr drin. Also du führst deine Hand in den Anus der Männer ein? Ja, behandschuht natürlich. Wichtig ist, das ist einvernehmlich. Das geschieht einvernehmlich. Es ist natürlich nicht so, dass ich mir da jetzt XY hinschnalle und sage, du hast jetzt das zu tun, was ich will. Und okay, davon gehe ich aus. Das ist ja dein Job auch. Ist aber auch wichtig, ne? Weil manche stellen sich das wirklich so vor, dass jetzt, oh, jetzt geschieht irgendwas. Nein, natürlich nicht. Man spricht darüber. Und zu dem Thema Tabus eben für mich wichtig, viele äußern ihre Tabus. Ich äußere sie auch und ich habe mir da ganz klar Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann ich keine Rollenspiele machen. Da muss ich anfangen zu kichern. Das finde ich total affig. Aber vielleicht sagst du noch ein paar Beispiele, was du tust, was für dich vielleicht schon normal ist, aber wenn wir das jetzt hier so hören, gar nicht so normal ist. Also mit dem Einführen der Hand. Ich bin auf Männern rumgelaufen, habe mir die Schuhe ablecken lassen, habe allerlei wirklich ein mögliches Spielzeug benutzt. Man ohrfeigt sie schon mal oder man spuckt sie an oder man pinkelt auf sie drauf. Also das ist. Du bist auf den Männern rumgelaufen mit Schuhen? Ja, mit Schuhen, wenn sie das möchten. Mit Pumps? Ja. Aber verletzt? Ja, das ist ein bisschen wackelig. Ne? Man muss gucken, dass man das Gewicht nach vorne verlagert und sich am besten festhalten. Ja. Ne? Dass der Stiletto dann nicht irgendwo zwischen den Rippen ist. Ja, das stimmt, ja. Was war so für oder was ist auch für dich doch schon ziemlich krass, was du machen musst oder was du gemacht hast? Ja, machen müssen gibt es für mich. Nein, okay, nicht. Wo du auch schon sagst, das ist schon die härte Nummer, aber ich mache es. Was ist das? Das ist ja der Witz. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich hatte zuletzt jemanden, der wollte, dass ich seinen Hodensack an einem Brett nagel. Und ihm dann einen Fleischerhaken durch den Hoden ziehen. Oh. Ja, mir hat das Spaß gemacht, aber einfach, weil ich auch in der Materie drin bin und da diesbezüglich auch viel gelernt habe. Aber da verletzt du den Menschen doch eklatant. Naja, du wirst lachen. Du nimmst den Haken da raus. Dann muss natürlich alles wirklich steril sein. Und dann nimmst du den da raus. Und dann ist das sofort wieder zu. Du musst ja agieren wie eine OP. Du musst agieren wie eine OP-Schwester, dass da keine Infektionen entstehen. Ja, du musst wirklich, wirklich bedacht sein. Wirklich 100-mal desinfizieren und gucken, wo das Teil lag und Handschuhe wechseln. Und da muss man wirklich drauf achten, damit auf gar keinen Fall Infektionen entstehen, weil das möchte ich ja dann auch nicht. Du möchtest ja dem anderen auch keinen Schaden zufügen. Erregt und dich das sexuell? Ja, das ist der Witz. Also ich glaube, dass es eine Erregung ist, die im Kopf geschieht. Am Körper, das kann ich mir nicht leisten, weil sobald man körperlich erregt ist, driftet man ab und möchte sich gehen lassen. Ja. Und, also du bist angezogen in irgendwelchen Ledersachen, schicken Ledersachen, während du das machst? Ja, meistens bemühe ich mich, das relativ bequem zu halten. Sexy, elegant, aber bequem. Ah ja. Sag uns noch ein Beispiel. ja, wie das so aus dem Finger zu sorgen, das ist halt gar nicht so einfach. Bin eben wirklich festgefahren auf die paar Dinge, die ich gerne mache und dazu gehört eben, mein Gott, was ich auch schon alles mit Nippeln gemacht habe. Ja. Dann drehst du, dann zwickst du, dann steckst du da auch Nadeln durch und dann, meine Güte, mal härter, mal weniger hart. Ich habe auch schon Nippel gesehen, die hat meine Vorgängerin schon fast abgerissen. Also da wollte ich dann auch nicht mehr rangehen. Was hat die von abgerissen? Die muss den so mit den Nippeln gespielt haben, die waren zur Hälfte abgetrennt. Und mit was? Mit den Nippeln? Moment, ich verstehe dich das nicht. Mit was gespielt haben? Mit den Nippeln. Ah, mit den Nippeln? Mit den Brustwarzen. Brustwarzen, ja. Okay. Ich war total geschockt. Also ich habe das gesehen und ich war leicht angewidert. Ja, also das war alles verhalten und so. Für mich war das echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, nicht so schön. Das ist eine absolute Parallelwelt, in der du da agierst, denn ich vermute, dass diese Kunden, diese Männer, vielleicht bisweilen komplett bieder und stinkbürgerlich leben. Stimmt das? Ja, das finde ich zu einfach, denn im Grunde genommen hast du wirklich alles dabei. Du hast von dem einfachen Kfz-Mechaniker bis hin zum Multimillionär. Du hast alles dabei. Du hast jede Schicht dabei. Ich glaube, dass sexuelle Wünsche und Sehnsüchte nicht begrenzt sind auf Gesellschaftsschichten. Natürlich nicht. Nein. Nein. Mhm. Du hast wirklich alles und jeden dabei. Und ich finde mal ganz wichtig zu sehen, dass derjenige, der da kommt, einfach nur ein Mensch ist. Für mich ist er nicht freier, sondern für mich ist er ein Mensch. Er hat eine Sehnsucht. Der wünscht sich etwas, was er vielleicht daheim nicht umsetzen kann, seiner Frau vielleicht nicht sagen möchte oder die sind natürlich so nicht findet. Die sind völlig geheim bei dir, klar. Da würden die Ehefrauen, so sie verheiratet sind, nichts von wissen. Ja, oder sie sich nicht trauen, das anzusprechen. Das kommt ja auch schon mal dazu, wo ich immer denke, ja, warum sprechen die Menschen denn nicht miteinander? Warum sagen sie den anderen denn nicht, was sie sich wünschen und wovon sie träumen? Das kann ich ja sagen, Stella. Wenn das solche krassen Sachen sind, irritiert das einen Partner, der nicht so gestrickt ist, so kolossal. Ja, man kann ja mal vorsichtig anfangen. Man muss ja nicht gleich sagen, du, ich hätte gerne einen Fleischerhaken im Hoden stecken, aber eben vielleicht was Spielerisches. Oder es gibt wirklich Menschen, die verheiratet sind über Jahre und teilweise gar nichts Sexuelles mehr abläuft. Ich finde das immer erstaunlich. Ich habe mal in einem Porno etwas gesehen, wo ich wirklich dachte, das kann nicht wahr sein. Da war eine Domina. Die füllte den Hodensack ihres Kunden mit, ich weiß nicht, mit irgendeiner Wasserlösung, sodass sodass der Hodensack wie ein großer, fast ballgroßer Ballon war. Kennst du sowas auch? Das habe ich auch schon gemacht, ja. Das hast du auch schon gemacht? Das habe ich auch schon gemacht. Wie macht man denn das genau? Ja, auch da arbeitest du sehr steril und nimmst ein klassisches Topfbesteck, das bekommst du auch in der Apotheke. Und dann lässt du das da reinlaufen. In den Hodensack. Also man macht ein Loch in den Hoden, das konnte ich nicht sehen in dem Film. Du machst eine winzige Kanüle, ist das mäßig. Und lässt dann da Wasser reinlaufen. Ich dachte gleich, platzt der Hodensack, so sah das aus. Ja, ich glaube nicht, dass er platzen würde, denn das wird weggeschwemmt, das schwemmt durchs Gewebe und wie kriegt man das wieder raus, das Wasser? Ja, das ist der Witz, das hält so 2 Tage und es wird eben über den Körper abgebaut. Man muss halt öfter mal Pipi machen. Ja, das ist sehr beschwerlich. Also wenn du das machst als Mann, dann musst du schon ein Wochenende frei haben, weil ansonsten rennst du durch die Gegend und alle würden sich denken, was dann mit ihm passiert. Ja, da werden sich alle Urologen freuen, wenn die sowas hören. Das kann doch nur gesundheitsschädlich sein. Ja, im Grunde genommen, du kannst das auch in der Brüste machen. Und ich habe jetzt letztens erst von meinem besten Freund gehört, er hätte eine Doku gesehen, wo in Hollywood ein Arzt Frauen Kochsalz in die Brüste spritzt, um dass die Brüste einfach größer sind. Der Witz ist aber das Ärgerliche. Ich habe das auch schon mit mir machen lassen und habe das auch schon bei mir selber gemacht. Aber das Ärgerliche ist, das hält wirklich nur 12 Stunden. Es war wirklich 5 Stunden, bis der Kram da drin ist. Mhm. Und dann hält es nur 12 Stunden. Also es ist ärgerlich. Wobei, was mich geärgert hat, war, dass mein Bester sagte, der Arzt kassiert 3.500 Dollar für. Da dachte ich mir, meine Güte, ja, dann bin ich im falschen Land. Mhm. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, wie pervers Menschen sein können. Ja, pervers finde ich, ist ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne was zu sagen. Gerne. Denn ich bin da ja relativ offen. Mein Freundeskreis weiß das, Menschen, die ich kennenlerne. Und ich sage immer zu pervers, da habe ich jetzt vorgestern noch drüber gesprochen. Für mich ist pervers, wenn man sich an Kinder vergreift, an Tiere vergreift. Ja, das ist außer Frage. Aber das sind für mich eben die Punkte, wo ich sagen würde, das ist pervers. Und pervers ist für mich auch, wenn ich jemanden etwas abverlange, was er eigentlich nicht kann. Als kleines Beispiel, ich bin Mann, ich habe eine Partnerin und ich möchte, dass sie mir einbläst und sie möchte es nicht, weil sie sich davor ekelt. Und ich erwarte es von ihr und während sie es dann mir zuliebe tut, obwohl ich merke, dass sie abgeneigt ist, daraus Lust zu gewinnen, das empfinde ich als pervers. Okay, da gebe ich dir völlig recht, das ist ganz eindeutig. Seine Sehnsüchte und seine Wünsche auszuleben. Mhm. Und ich kann dir da auch noch ein Beispiel geben, wie ich beispielsweise diese ganzen KV-Geschichten, ja, wie es ist ja wirklich nicht selten, dass Leute... Das KV heißt mit Stuhlgang. Mit Stuhlgang Spielereien aller Art möchte ich auch nicht ausführen. Mhm. Ich persönlich, mich schüttelt es da. Mich schüttelt es nur im Gedanken. Ich kann das nicht, ich möchte da nicht dabei sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn jemand bereit ist, so viel Geld zu bezahlen, um sich von einer beinahe wildfremden Person ankacken zu lassen, dann muss ihm das ja was geben. Es muss ja ein Wohlgefühl hervorrufen. Jeglicher Art. Man muss es nicht nachvollziehen können. Kann, Können wir jetzt nicht mehr diskutieren, weil die Sendung gleich vorbei ist, liebe Stella. Okay, kein Problem. Wir können noch eine ganze Stunde reden, das merke ich gerade. Danke, dass wir so einen Einblick gewonnen haben in deine Arbeit und dir wünsche ich alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Gleichfalls auch alles Gute. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohnke. Und morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.